Robert Kindl aus den USA, wo, wir haben es gerade gehört, wahrscheinlich noch kein Fleisch von Nachkommen geklonter Tiere auf den Tellern der Verbraucher gelandet ist. In der Europäischen Union kann man sagen, das ist nicht nur wahrscheinlich, sondern bisher relativ sicher, aber es könnte sich ändern. Gestern hat die EU eine Verordnung auf den Weg gebracht, die nach Prüfung in Einzelfällen das Fleisch von Nachkommen geklonter Tiere freigeben könnte für den Verbrauch, für den Verkauf und anschließend den Verbrauch. Für viele Verbraucherschützer, nicht nur in Deutschland, ein Dammbruch. Professor Eckhard Wolf ist der Inhaber des Lehrstuhls für molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der Universität München. Er erregte 1998, die Zeit vergeht, 1998 Aufsehen, als er mit seinem Team zum ersten Mal eine Kuh klonte. Die inzwischen berühmte Klonkuh Uschi, die sogar schon Urenkel hat. Er sitzt jetzt, Eckhard Wolf, für uns am Telefon in München. Tag, Herr Wolf. Grüß Gott, Herr Kassel. Würden Sie, wenn das jetzt schon weiter wäre, das EU-Parlament hätte schon Ja gesagt und die Einzelfallprüfung ist vorbei, würden Sie das Fleisch von Nachkommen geklonter Tiere selber essen? Ich würde es selber essen, ich hätte nicht die geringsten Bedenken. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auseinanderzuhalten, ob es sich von Nachkommen von Klontieren handelt oder um Produkte, die von Klontieren selbst gewonnen werden. Selbst wenn sie von Klontieren direkt gewonnen werden, sind sie nicht gefährlich. Das haben umfangreiche Studien ergeben. Und generell ist es ja so, dass Tiere, die irgendwelche Anzeichen von Erkrankungen zeigen, überhaupt nicht für die Lebensmittelgewinnung verwendet werden dürfen. Tiere werden ja, bevor sie geschlachtet werden, sehr gründlich von einem Tierarzt untersucht, die sogenannte Lebendbeschau. Und sie werden auch nach der Schlachtung, die Schlachtkörper beurteilt. Und nur dann, wenn keinerlei Auffälligkeiten zu beobachten sind, dürfen die Produkte tatsächlich in den Verkehr gebracht werden. Nun wird und das würde natürlich bei Klontieren genauso gelten. Ja, aber bei Klontieren, sage ich als Laie sofort, gut, an jemand, der eine Fleischbeschau, die Lebendbeschau gewohnt ist, der findet die Krankheiten, die wir seit Jahren, Jahrzehnten kennen, aber der findet ja keine Gendefekte. Bei Klontieren kommt es nicht zu Gendefekten. Es handelt sich beim Klonen auch nicht um eine genetische Modifikation. Also es handelt sich nicht um einen gentechnisch modifizierten Organismus, sondern es wird eigentlich nur ein existierender Genotyp, das heißt ein Tier, reproduziert und das nicht mal identisch. Wenn man sozusagen identische Tiere für gefährlich halten würde, dürfte man auch keine eineigen Zwillinge für die Nahrungsmittelgewinnung verwenden. Und die kommen natürlich bei Rindern und bei Schweinen genauso vor wie bei Menschen. Nun haben wir alle vom Klonschaf Dolly recht früh erfahren, dass es schnell gealtert ist, dass es relativ viele Krankheiten hatte. Wie ist das nun bei den Nachfahren von geklonten Tieren? Ich habe ja schon erwähnt, ihre Klonkuh Uschi hat inzwischen Kinder, Enkel und Urenkel. Sind die denn genauso gesund wie die Nachfahren nicht geklonter Muttertiere? Es gibt bislang keinerlei Hinweise, dass sich die Nachfahren von Klontieren unterscheiden würden von Nachfahren ganz konventionell erzeugter Tiere. Und das wurde sehr intensiv geprüft, sowohl natürlich von der FDA als auch von der Europäischen Aufsichtsbehörde für die Lebensmittelsicherheit. Da gab es ein großes Konsortium von Wissenschaftlern, dem ich auch angehört habe, was also die gesamte Literatur studiert hat und natürlich auch die jeweils eigenen Experimente nochmal genau untersucht hat. Und es gibt also wirklich nicht den geringsten Hinweis, dass davon Gefahren ausgehen könnten. Wir reden im Deutschlandradio Kultur mit Eckhard Wolf, unter anderem der Leiter des wissenschaftlichen Teams, das 1998 zum ersten Mal eine Kuh geklont hat, über die Möglichkeit, dass irgendwann auch in Europa das Fleisch von Nachkommen geklonter Tiere in den Handel kommen könnte. Nun habe ich Sie bereits gefragt, Herr Wolf, ob Sie es denn essen würden. Ich frage Sie etwas, was nicht das Gleiche ist. Würden Sie denn das Fleisch solcher Tiere kaufen? Ich würde es bedenkenlos kaufen. Aber ich meinte jetzt gar nicht so sehr, das habe ich schon verstanden, dass Sie sich keine Sorgen machen, wenn ich es esse, passiert mir was. Die Frage ist, warum? Wozu braucht man geklonte Tiere als Muttertiere für die Lebensmittelindustrie? Nun, ich glaube, dass das Klonen zumindest in absehbarer Zeit kein Routineverfahren der Tierzucht werden wird. Das Klonen ist in bestimmten Fällen sehr sinnvoll. Denken Sie zum Beispiel, Sie haben einen sehr wertvollen Besamungsbullen, der eine wichtige Erbanlage trägt, zum Beispiel die Resistenz gegen eine bestimmte Erkrankung. Dann ist es durchaus sinnvoll, von diesen Bullen Zellen für das Klonen einzufrieren als eine Art Lebensversicherung. Dieser Bulle könnte verunglücken, es könnte eine Seuche durchs Land ziehen, die sogar mit der Auflage verbunden ist, das Tier zu töten, dann wäre man in der Lage, in diesem Spezialfall eben den Bullen sozusagen wieder zu erstellen über das Klonen. Aber ist nicht was anderes wahrscheinlicher? Das Klonen, und das ist ja einer der Gründe, weshalb nicht nur Sie sagen, Routineverfahren wird das vorerst nicht. Das Klonen ist relativ teuer. Und wenn ich nun schon das Geld ausgebe, um zum Beispiel einen Besamungsbullen, einen Zuchtbullen zu klonen, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich dann irgendwas in den Gefrierschrank sperre für den Notfall. Ist es nicht wahrscheinlicher, dass dann besonders effektive Tiere, zum Beispiel besonders effektive Bullen, einfach geklont werden, um wieder diese industriellen, agrarindustriellen Prozesse zu fördern? Ich meine, wir sehen ja, wie zum Beispiel bei Pflanzen auch ohne Klonen ganze Arten ausgestorben sind, weil man immer nur die bevorzugt, mit denen man möglichst effektiv arbeiten kann. Dann könnten wir doch irgendwann auf der ganzen Welt irgendwie den Klon eines einzigen Bullen haben, weil der besonders effektiv ist. Das würden wir niemals tun. Einmal schon da, deswegen nicht, weil natürlich die Anforderungen der unterschiedlichen Märkte weltweit an Produkte vom Rind ganz unterschiedlich sind. Ja, was die Fleischqualität anbelangt, was die Zusammensetzung des Fleisches anbelangt. Und insofern wird man sozusagen niemals auf einen einzigen Genotyp reagieren, beziehungsweise setzen, weil man ansonsten nicht mehr flexibel auf dem Markt reagieren könnte. Es kann durchaus sein, dass sozusagen gerade wenn ein Bulle eine besonders wertvolle, wichtige Anlage, zum Beispiel eine Resistenz gegen Krankheiten trägt, dass man den klonen wird, um möglichst schnell diese wichtige Anlage in die Population zu bringen. Ja, aber das wäre in diesem Fall wirklich ein großer und auch tierschutzrelevanter, im positiven Sinne tierschutzrelevanter Vorteil des Klonens. Tierschutzrelevant ist natürlich noch einmal ein Stichwort. Es gibt da unterschiedliche Quoten, aber im Großen und Ganzen werden beim Klonen von Tieren immer sehr viele Embryos erzeugt, die nicht überlebensfähig sind, aus denen kein Tier wird. Da werden unterschiedliche Zahlen genannt. 5% sagen Tierschützer. Ich glaube, Sie nennen in der Regel andere Zahlen. Aber dennoch, ist das nicht ein unethisches Verfahren, wenn man immer noch in einem wissenschaftlichen Stand ist, bei dem man einfach Embryonen verbrauchen muss? Ich denke, der Verbrauch von Tierembryonen ist grundsätzlich überhaupt gar kein Problem. Deswegen sind auch Biotechniken der Fortpflanzung bei den Nutztieren so wichtig, weil sie als Modelle sozusagen auch für die humane Reproduktionsforschung dienen können, wo der Verbrauch von Embryonen abzulehnen ist. Der andere Punkt ist, dass letztendlich die Rate an Kälbern, die man bekommt nach Transfer von geklonten Embryonen, ungefähr in der Größenordnung von 10% ist. Es ist richtig, die Effizienz ist sehr niedrig. Allerdings werden die meisten Embryonen sozusagen abortiert, lange bevor der Embryo irgendein Empfinden für Schmerzen, Schäden oder Leiden hat. Ich habe Sie jetzt schon gefragt, ob Sie das Fleisch von Nachfahren, das ist immer so ein langer Satz, Nachfahren geklonter Tiere essen würden, ob Sie es kaufen würden. Kommen wir noch zum dritten Punkt. Man will es ja wissen. Also ich zum Beispiel würde gerne die Entscheidung treffen, esse ich es denn oder nicht. Wie lange ist denn das nachweisbar, wenn ich den Enkel oder Urenkel eines klonierten Tiers habe? Kann man wissenschaftlich das überhaupt noch rausfinden? Es ist überhaupt nicht nachweisbar. Das ist auch der Grund, warum eine Kennzeichnungspflicht letztlich absurd ist. Denn natürlich werden Samendosen, Spermaportionen von Bullen weltweit gehandelt. Und man könnte sozusagen nur verhindern, jetzt Fleisch von Nachkommen geklonter Tiere auf den Markt zu bringen in Europa, wenn man den internationalen Samenhandel verbieten würde. Und das würde vermutlich zum Zusammenbruch der Tierzuchtindustrie letztlich führen. Plant die EU, soviel ich weiß, im Moment auch keineswegs. Eckhard Wolf, Inhaber des Lehrstuhls für molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der Universität München. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen allzeit guten Appetit. Gerne, ebenso.